Telekom Fernsprecher, Doppelfernsprecher, Hermannsplatz, Ecke, Karl-Marx-Straße an Radio Apogee. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört neben einer Plastikgabel oder einem Plastiksticker, mit dem man sonst Pommes frites isst, ein schwarzes Herren-Tourenfahrrad, das hier an einem Zaun mit einer Dickkette angeschlossen ist, sowie zwei Herren eines Werttransportautos, die hier mit Werttransportkassetten über die Straße geschlendert sind und dabei von einer dunkelblau bemantelten U-Bahn-Schaffnerin beobachtet wurden. Ansonsten, außer einem grimmig dreinschauenden, braun gebrannten, weiß behemmten Menschen, der irgendwie die Leute beobachtet, die sich zur U-Bahn begeben, keine weiteren Vorkommnisse erhalten.